Lies jetzt die Aufgabe 2. Aufgabe 2. Hallo Anke, vergiss bitte heute die Party nicht. Wir sollten alle um 19 Uhr bei mir sein. Es wäre nett von dir, wenn du ein bisschen früher kommen könntest und mir helfen würdest. So gegen 18 Uhr vielleicht? Maria hilft mir auch. Ach ja, wir können leider nur bis 22 Uhr feiern, sonst bekommen wir Probleme mit den Nachbarn. Die könnten die Polizei rufen. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Anke, vergiss bitte heute die Party nicht. Wir sollten alle um 19 Uhr bei mir sein. Es wäre nett von dir, wenn du ein bisschen früher kommen könntest und mir helfen würdest. So gegen 18 Uhr vielleicht? Maria hilft mir auch. Ach ja, wir können leider nur bis 22 Uhr feiern, sonst bekommen wir Probleme mit den Nachbarn. Die könnten die Polizei rufen.